Leon hatte schließlich geschworen, Emma nicht wiederzusehen. Und er machte sich Vorwürfe, dass er sein Wort nicht hielt, zumal wenn er überlegte, wie viel Unannehmlichkeiten und Gerede er sich durch diese Frau noch einhandeln konnte, zu schweigen vom Spott seiner Kameraden, den er morgens am Ofen serviert bekam. Außerdem sollte er bald zum ersten Kanzlisten aufrücken. Es war an der Zeit, seriös zu werden. Darum entsagte er dem Flötenspiel, den übersteigerten Gefühlen, der Fantasie. Denn jeder Bürger glaubt sich in der Hitze seiner Jugend und wär's auch nur für einen Tag, eine Minute, fähig zu hemmungslosen Leidenschaften, zu großen Unterfangen. Der bescheidenste Libertin hat von Sultaninnen geträumt, jeder Notar trägt in sich die Trümmer des Dichters. Er langweilte sich jetzt, wenn Emma plötzlich schluchzte an seiner Brust. Und sein Herz, so wie Menschen, die nur ein bestimmtes Quantum Musik vertragen, entschlummerte gleichgültig im Getöse einer Liebe, deren Raffinements es nicht mehr erreichten. Sie kannten einander zu gut und vermochten nicht länger jenes Staunen zu empfinden, das die Lust des Besitzens verhundertfacht. Sie war seiner so überdrüssig wie er ihrer müde. Emma fand im Ehebruch von neuem alle Schalheit der Ehe. Doch wie konnte sie all das loswerden? Auch wenn sie sich erniedrigt fühlte durch die Erbärmlichkeit eines solchen Glücks, sie hing an ihm aus Gewöhnung oder Verderbtheit. Und jeden Tag klammerte sie sich verbissener fest, erstickte jede Seligkeit durch maßlose Wünsche. Sie gab Leon die Schuld an ihren enttäuschten Hoffnungen, als habe er sie verraten. Und sie sehnte sogar eine Katastrophe herbei, die ihre Trennung erzwang, denn ihr fehlte der Mut zu jedem Entschluss. Trotz allem schrieb sie weiter verliebte Briefe, Kraft jener Vorstellung, dass eine Frau ihrem Liebhaber immer zuschreiben muss. Beim Schreiben jedoch sah sie einen anderen Mann, ein Phantom, entsprungen aus ihren brennendsten Erinnerungen, ihren schönsten Lektüren, ihren wildesten Begierden, und er wurde zuletzt so wahrhaftig und greifbar, dass sie verzückt erbebte, ohne sein Bild freilich glasklar zu erkennen, so sehr verlor er sich, einem Gotte gleich im Überfluss seiner Attribute. Er bewohnte die blauenden Gefilde, wo seidene Leitern von Balkonen baumelten, in Blütenhauch, im Mondenschein. Sie spürte ihn ganz nahe, gleich würde er kommen und sie hinwegtragen mit einem Kuss. Danach sank sie nieder, entkräftet, zerschlagen. Denn solche Anfälle nebulöser Liebe erschöpften sie mehr als wüste Ausschweifungen. Sie fühlte nun einen ständigen, allumfassenden Schmerz in den Gliedern. Oft erhielt Emma Vorladungen, Stempelpapier, das sie kaum ansah. Sie hätte am liebsten nicht mehr gelebt oder dauernd geschlafen. An Mitfasten kehrte sie nicht heim nach Yonville. Sie ging abends auf den Maskenball. Sie trug eine Samthose und rote Strümpfe, dazu eine Perücke mit Zopf und einen Dreispitz über dem Ohr. Sie wirbelte die ganze Nacht im Geschmetter der Posaunen. Man umringte sie, und am Morgen stand sie in der Säulenhalle des Theaters zwischen 5 oder 6 Masken, Debardeusen und Matrosen, Kameraden von Leon, die noch soupieren wollten. Die Kaffeehäuser ringsum waren voll. Sie entdeckten am Hafen ein schäbiges Restaurant, dessen Wirt ihnen ein Kämmerchen im 4. Stock aufschloss. Die Männer tuschelten in einer Ecke, berieten wahrscheinlich über die Auslagen. Es waren ein Kanzlist, 2 Medizinstudenten und ein Kommis. Eine schöne Gesellschaft für sie. Was die Frauen betraf, merkte Emma rasch am Klang ihrer Stimmen, dass sie wohl fast alle dem untersten Rang angehörten. Sie bekam Angst, rückte mit dem Stuhl nach hinten und senkte den Blick. Die anderen begannen zu essen. Sie aß nicht. Ihre Stirn glühte, die Augenlider prickelten und die Haut war eiskalt. Sie spürte in ihrem Kopf den Boden des Ballsaals noch immer vibrieren unter dem rhythmischen Gestampfe der 1000 tanzenden Füße. Dann wurde ihr schwindelig von Punschgeruch und Zigarrenrauch. Sie fiel in Ohnmacht. Man trug sie ans Fenster. Der Morgen dämmerte. Und ein großer, purpurroter Fleck wuchs am fahlen Himmel über Sainte-Catherine. Der aschgraue Fluss kräuselte sich im Wind. Niemand war auf den Brücken. Die Straßenlaternen erloschen. Sie kam jedoch wieder zu sich und dachte an Bert, die dort schlief im Zimmer ihres Mädchens. Da fuhr ein mit langen Bandeisen beladener Karren vorüber und ohrenbetäubendes metallisches Beben schlug gegen die Häuserwand. Sie floh ganz plötzlich, entledigte sich ihres Kostüms, sagte zu Leon, sie müsse heimfahren und blieb zuletzt allein im Hotel de Boulogne. Alles und auch sie selbst war ihr unerträglich. Sie wäre gern wie ein Vogel entflogen und wieder jung geworden, irgendwo weit weg, in unbefleckten Sphären. Sie ging hinaus, querte den Boulevard, die Place Cauchoise und den Faubourg, bis zu einer offenen Straße oberhalb von Gärten. Sie lief rasch, die frische Luft beruhigte, und die Gesichter der Menge, die Masken, die Quadrillen, die Lüster, das Souper, diese Frauen, alles zerstreute sich nach und nach wie verwehende Nebelschwaden. Dann zurück in der Croix Rouge warf sie sich aufs Bett in ihrem kleinen Zimmer der zweiten Etage mit den Bildern aus La Tour de Nesle. Nachmittags um 4 weckte sie Hivert. Als sie nach Hause kam, zeigte ihr Felicité hinter der Pendeluhr ein graues Schreiben. Sie las: Kraft dieser Ausfertigung in Vollstreckung eines Urteils. Was für ein Urteil? Tatsächlich hatte man am Vortag ein anderes Schreiben gebracht, von dem sie nichts wusste, und darum überraschten sie auch die Worte: Aufforderung im Namen des Königs von Rechts- und Gesetzes wegen an Madame Bovary. Dann, mehrere Zeilen überspringend, entdeckte sie: Binnen einer Frist von 24 Stunden. Was nur? Den Gesamtbetrag von 8000 Francs bezahlen. Und weiter unten stand sogar: Sie wird mittels aller Rechtswege dazu genötigt, insbesondere durch Pfändung ihrer Möbel und sonstigen Habe. Was tun? Bereits in 24 Stunden. Morgen. Lheureux, dachte sie, wollte ihr wahrscheinlich wieder Angst machen, denn sie durchschaute auf einmal all seine Manöver, die Absicht hinter seinen Gefälligkeiten. Was sie beruhigte, war die übertriebene Höhe des Betrags. Doch weil sie in einem Fort kaufte, nicht bezahlte, lieh, Wechsel unterschrieb, die Wechsel dann prolongierte und diese bei jeder neuen Fälligkeit anschwollen, hatte sie dem Herrn Lheureux schließlich ein Kapital bereitet, auf das er ungeduldig wartete für seine Spekulationen. Sie erschien bei ihm mit gleichgültiger Miene. »Wissen Sie, was ich vorgefunden habe? Das ist doch wohl ein Scherz.« »Nein.« »Wie bitte?« Langsam wandte er sich um und sagte, die Arme verschränkend: »Tja, meine Werteste, haben Sie denn geglaubt, ich würde bis zum jüngsten Tag Ihr Lieferant und Bankier sein, um Gottes Lohn? Ich muss auch auf meine Kosten kommen, das ist nur recht und billig.« Sie protestierte wegen der Summe. »Ah, nichts zu machen. Das Gericht hat sie anerkannt. Es gibt ein Urteil. Man hat's ihnen zugestellt. Außerdem stecke nicht ich dahinter, sondern Vinçard.« »Könnten Sie vielleicht...« »Oh, rein gar nichts. Aber immerhin reden wir vernünftig.« Und sie schwatzte ihn voll, sie habe nichts gewusst, sei völlig überrumpelt. »An wem liegt's?« sagte Lheureux mit spöttischer Verbeugung. »Während ich rackere wie ein Neger, lassen Sie sich's gut gehen.« »Bitte keine Moralpredigt.« »Kann nicht schaden«, erwiderte er. Sie war feige, sie bettelte, und sie legte sogar ihre hübsche, weiße, feingliedrige Hand auf das Knie des Händlers. »Lassen Sie das, man könnte ja meinen, Sie wollen mich verführen.« »Elender Schuft«, rief sie. Oh, Sie sind wirklich gut, antwortete er lachend. Ich sorge dafür, dass alle erfahren, wer Sie sind. Ich werde meinem Mann sagen, nun, und ich werde ihm etwas zeigen, Ihrem Mann. Und Lheureux holte aus seinem Geldschrank die Quittung über 1800 Francs, welche sie ihm bei dem Diskontgeschäft mit Vincent gegeben hatte. »Glauben Sie«, fügte er hinzu, »er wird Ihren kleinen Diebstahl nicht durchschauen, der gute, arme Mann.« Sie brach zusammen, betäubter als von einem Keulenschlag. Er lief zwischen Fenster und Schreibtisch auf und ab, ständig wiederholend, »Ja, ich werd's ihm zeigen, ich werd's ihm zeigen.« Dann trat er näher und mit sanfter Stimme, »Das ist kein Vergnügen, ich weiß.« »Bisher ist niemand dran gestorben, und schließlich ist es der einzige Weg, der Ihnen bleibt, mir mein Geld zurückzuzahlen.« »Aber wo soll ich es hernehmen?« sagte Emma händeringend. »Ach was, Sie haben doch Freunde!« Und er blickte ihr so durchdringend und furchteinflößend ins Gesicht, dass es ihr hineinfuhr bis in die Magengrube. »Ich verspreche Ihnen«, sagte sie, »ich unterschreibe, ich hab genug von Ihren Unterschriften.« »Ich verkaufe noch was.« »Pah«, meinte er schulterzuckend, »Sie haben nichts mehr.« Und er rief durchs Guckloch in den Laden, »Annette, vergiss nicht die 3 Stoffreste von der Nummer 14.« Die Magd kam herein. Emma begriff und fragte, wie viel Geld er brauche, um das Verfahren aufzuhalten. »Zu spät. Aber wenn ich Ihnen ein paar tausend Francs bringe, ein Viertel des Betrags, ein Drittel, fast alles. Nein, nein, völlig zwecklos.« Er schob sie langsam zur Treppe. »Ich flehe Sie an, Monsieur Lheureux, nur 1-2 Tage.« Sie schluchzte. »Das fehlt noch, Tränen. Sie bringen mich zur Verzweiflung.« »Das juckt mich nicht«, sagte er und schloss die Tür. Sie blieb stoisch am nächsten Tag, als Maître Aron, der Gerichtsvollzieher, mit 2 Zeugen in ihrem Haus erschien, um das Pfändungsprotokoll anzufertigen. Mit Bovarys Sprechzimmer begannen sie und schrieben den phrenologischen Schädel nicht auf, denn er wurde als Werkzeug seines Berufs erachtet. Sie zählten jedoch in der Küche die Teller, die Töpfe, die Stühle, die Leuchter und in ihrem Schlafzimmer allen Tand auf der Etagere. Sie musterten ihre Kleider, die Wäsche, das Ankleidezimmer. Und ihre Existenz wurde bis in die geheimsten Winkel, wie eine Leiche, die man seziert, ausgebreitet vor den Blicken dieser 3 Männer. Maître Aron, in einen dünnen, schwarzen Frack geknöpft, mit weißer Halsbinde und straff gespannten Hosenstegen, wiederholte von Zeit zu Zeit, »Sie gestatten, Madame, Sie gestatten.« Häufig entschlüpfte ihm ein Ausruf, »Bezaubernd, sehr hübsch.« Dann schrieb er wieder, tauchte seine Feder in das Tintenfass aus Horn, das er in der linken hielt. Als sie mit den Wohnräumen fertig waren, stiegen sie auf den Dachboden. Dort hatte sie ein Pult stehen, in dem Rodolphs Briefe eingeschlossen waren. Es musste geöffnet werden. »Ah, eine Korrespondenz«, sagte Maître Aron mit taktvollem Lächeln. »Doch Sie gestatten, ich muss feststellen, ob das Kästchen nichts anderes enthält.« Und er hob das Papierbündel etwas schräg in die Luft, als wollte er Napoleon Dore herausschütteln. Da packte sie Empörung beim Anblick dieser feisten Hand mit den roten Fingern, so weich wie Nacktschnecken auf diesen Blättern, über denen ihr Herz gepocht hatte. Endlich gingen sie. Felicité kam zurück. Sie war auf die Lauer geschickt worden, um Bovary fernzuhalten. Nun schafften die beiden schleunigst den Pfändungsaufseher unters Dach, und er versprach, sich nicht zu rühren. Charles dünkte sie den ganzen Abend besorgt. Emma beobachtete ihn mit ängstlichem Blick, denn sie meinte, aus den Furchen seines Gesichts Anschuldigungen herauszulesen. Dann, als ihre Augen zum Kamin wanderten, den chinesische Schirme zierten, zu den breiten Vorhängen, zu den Sesseln, kurzum zu all den Dingen, die ihrem Leben etwas von seiner Bitterkeit genommen hatten, spürte sie Reue oder vielmehr ein maßloses Bedauern, das ihre Leidenschaft anfachte, statt sie zu dämpfen. Charles stocherte seelenruhig in der Glut, die beiden Füße auf den Feuerböcken. Irgendwann machte der Aufseher, der sich wahrscheinlich in seinem Versteck langweilte, ein wenig Lärm. »Geht wer da oben?« sagte Charles. »Nein«, erwiderte sie, »das ist eine offen gebliebene Dachluke. Der Wind rüttelt an ihr.« Sie fuhr am nächsten Morgen nach Rouen, ein Sonntag, um die Bankiers aufzusuchen, deren Namen sie kannte. Alle waren auf dem Land oder verreist. Sie ließ den Mut nicht sinken, und wenn sie doch einen antraf, bat sie um Geld, beteuerte, dass sie es dringend brauche, es zurückzahlen werde. Einige lachten ihr ins Gesicht. Von allen wurde sie abgewiesen. Um zwei lief sie zu Leon, klopfte an seine Tür. Niemand öffnete. Endlich erschien er. »Was führt dich her? Störe ich?« »Nein, aber...« Und er gestand, sein Vermieter dulde keinen Besuch von Frauen. »Ich muss mit dir reden«, erklärte sie. Da suchte er nach seinem Schlüssel. Sie hielt ihn zurück. »Oh nein, lieber dort, bei uns.« Und sie gingen auf ihr Zimmer im Hotel de Boulogne. Gleich nach der Ankunft trank sie ein großes Glas Wasser. Sie war sehr blass. Sie sagte, »Leon, du musst mir einen Gefallen tun.« Und an seinen beiden Händen zerrend, die sie fest umklammerte, fügte sie hinzu, »Hör mich an, ich brauche 8000 Francs.« »Du bist ja verrückt.« »Noch nicht.« Und nun erzählte sie ihm die Geschichte mit der Pfändung, schilderte ihre Bedrängnis, denn Charles wusste von nichts, ihre Schwiegermutter verabscheute sie, Vater Rouault konnte nicht helfen, doch er, Leon, werde sich aufmachen und die nötige Summe beschaffen. »Wie soll ich denn... Was bist du für ein Feigling?« rief sie. Da sagte er tölpisch, »Du übertreibst die Sache. Vielleicht lässt dein Kerl sich ja mit 1000 Écus beschwichtigen.« Ein Grund mehr, etwas zu unternehmen. Es musste doch möglich sein, wenigstens 3000 Francs aufzutreiben. Außerdem konnte doch Leon für sie bürgen. »Geh, bemühe dich. Du musst. Lauf. Oh, versuch's, versuch's. Wie werd ich dich lieben?« Er verschwand, kam nach einer Stunde wieder und sagte mit feierlichem Gesicht, »Ich war bei 3 Personen. Vergeblich.« Dann saßen sie einander gegenüber, jeder an einer Ecke des Kamins, reglos, wortlos. Emma zuckte die Schultern, unruhig mit den Füßen scharrend. Er hörte sie murmeln, »Wenn ich an deiner Stelle wäre, ich würde schon welches finden.« »Wo denn?« »In deiner Kanzlei.« Und sie schaute ihn an. Teuflische Kühnheit blitzte aus ihren flammenden Augen, und die Lider verengten sich lasziv und ermutigend, so dass der junge Mann spürte, wie er schwach wurde unter dem Einfluss des stummen Willens dieser Frau, die ihn zu einem Verbrechen anstiftete. Da bekam er Angst, und um weitere Erklärungen zu verhindern, schlug er sich an die Stirn und rief, »Morel kommt heute Nacht zurück. Er wird mich nicht abweisen, hoffe ich.« Das war ein Freund, Sohn eines steinreichen Kaufmanns, »und morgen bring ich's dir«, setzte er hinzu. Emma schien diesen Hoffnungsfunken nicht so freudig aufzunehmen, wie er gedacht hatte. Roch sie die Lüge? Errötend sagte er, »Freilich sollte ich um 3 nicht da sein. Warte nicht länger auf mich, mein Schatz. Ich muss jetzt gehen. Verzeih mir. Leb wohl.« Er drückte ihre Hand, spürte jedoch, dass sie völlig leblos war. Emma hatte nicht mehr die Kraft, irgendetwas zu fühlen. Es schlug 4. Und sie stand auf, um heimzufahren nach Yonville, gehorchte wie ein Automat dem Zwang der Gewohnheiten. Das Wetter war schön, einer jener klaren, frischen Märztage, wenn die Sonne an einem weißen Himmel strahlt. Die sonntäglich herausgeputzten Bürger von Rouen gingen mit glücklichen Gesichtern spazieren. Sie kam auf den Platz vor der Kathedrale. Der Vespergottesdienst war zu Ende. Die Menge strömte aus den 3 Portalen wie ein Fluss durch die 3 Bögen einer Brücke, und in der Mitte stand, regloser als ein Fels, der Schweizer. Nun erinnerte sie den Tag, da sie bange und hoffnungsvoll dieses mächtige Kirchenschiff betreten hatte, das sich auftat vor ihr, weniger tief als ihre Liebe. Und sie lief weiter, unter ihrem Schleier weinend, benommen, taumelnd, halb ohnmächtig. »Vorsicht!« schrie eine Stimme aus einer sich öffnenden Toreinfahrt. Sie blieb stehen, um einen ungeduldig scharrenden Rappen mitsamt seinem Tilbury vorbeizulassen, den ein Gentleman im Zobelpelz lenkte. Wer war das? Sie kannte ihn. Der Wagen preschte los und verschwand. Natürlich der Vicomte. Sie wandte den Kopf. Die Straße war leer. Und sie war so niedergedrückt, so traurig, dass sie sich gegen eine Mauer lehnte, um nicht zu stürzen. Dann meinte sie, einer Täuschung erlegen zu sein. In Wirklichkeit wusste sie gar nichts. Alles in ihr selbst und außerhalb ließ sie im Stich. Sie fühlte sich verloren, als stolpere sie willenlos in dunkle Abgründe. Und fast schon mit Freude erkannte sie beim Eintreffen in der Croix Rouge den guten Homais. Der beobachtete, wie eine große Kiste voll pharmazeutischer Vorräte auf die Hirondelle geladen wurde. In der Hand hielt er, von einem Tuch umwickelt, 6 Cheminots für seine Gattin. Madame Homais liebte diese schweren, turbanförmigen Brötchen, die man in der Fastenzeit mit salziger Butter isst. Ein letztes Überbleibsel mittelalterlicher Speisen, das vielleicht aus dem Jahrhundert der Kreuzzüge stammt, denn einst füllten die kräftigen Normannen damit ihre Wänste und meinten, sie sähen auf ihrem Tisch im Schein gelber Fackeln zwischen Krügen und Hypokras und gigantischen Schlachtplatten Sarazenenköpfe serviert. Die Frau des Pharmazeuten biss ganz wie jene heldenmütig hinein, trotz ihrer schäbigen Zähne. Darum versäumte es Monsieur Homais auch niemals, wenn er in die Stadt fuhr, ihr welche mitzubringen, und stets kaufte er sie bei dem berühmten Hersteller in der Rue Massacre. »Hoch erfreut sie zu sehen«, sagte er und reichte Emma die Hand, um ihr in die Hirondelle zu helfen. Dann hängte er seine Cheminots an die Riemen des Gepäcknetzes und saß da, barhäuptig und mit verschränkten Armen, in gedankenvoller und napoleonischer Pose. Als jedoch der Blinde wie gehabt am Fuß der Anhöhe erschien, rief er, »Ich begreife nicht, dass die Obrigkeit solch sträfliches Treiben noch duldet. Einsperren sollte man diese Hungerleider und zu irgendeiner Arbeit zwingen. Der Fortschritt bei meiner Ehre kriecht im Schneckentempo. Wir zappeln in tiefster Barbarei.« Der Blinde streckte seinen Hut herein, der überm Wagenschlag baumelte wie ein losgerissener Fetzen von der Polsterung. »Ja«, sagte der Apotheker, »das ist eine skrofulöse Erkrankung.« Und obwohl er den armen Teufel kannte, tat er, als sähe er ihn zum ersten Mal, grummelte die Worte »Cornea, harte Cornea, sclera, facies«. Dann fragte er in gönnerhaftem Ton, »Hast du dieses entsetzliche Leiden schon lange, mein Freund? Statt dich im Wirtshaus zu betrinken, solltest du lieber Diät halten.« Er empfahl ihm guten Wein, gutes Bier, gute Braten. Der Blinde leierte weiter sein Lied. Übrigens wirkte er beinahe schwachsinnig. Endlich öffnete Monsieur Homais seinen Geldbeutel. »Da hast du einen Sou. Gib mir 2 Liar wieder. Und vergiss nicht meine Ratschläge. Sie werden dir gut tun.« Iver erlaubte sich lauthals den einen oder anderen Zweifel an ihrer Wirksamkeit. Der Pharmazeut versicherte aber, er werde ihn heilen mit einer entzündungshemmenden Salbe eigener Mischung, und er nannte seine Adresse. »Monsieur Homais am Markt, allseits bekannt.« »Na, zum Lohn für die Mühe«, sagte Iver, »darfst du uns deine Komödie vorführen?« Der Blinde sank in die Knie und den Kopf nach hinten geworfen, die grünlichen Augen rollend und die Zunge herausgestreckt, rieb er sich mit beiden Händen den Bauch, während er zugleich ein dumpfes Geheul ausstieß wie ein halb verhungerter Hund. Emma, von Ekel gepackt, schleuderte ein 5-Franc-Stück über die Schulter. Das war ihr ganzer Reichtum. Sie fand es schön, ihn so wegzuwerfen. Der Wagen fuhr schon wieder, da beugte sich Monsieur Homais plötzlich aus dem Klappfenster und rief, »Keine Stärke und milchhaltigen Speisen, Wolle auf der Haut tragen und die kranken Stellen dem Dampf von Wacholderbeeren aussetzen!«